Der Song Mona Lisa, da nehmt ihr tatsächlich das vielleicht berühmteste Bild als Bild in dem Sinne, ja, um eine Liebesgeschichte, das Vermissen eines Ex-Partners zu transportieren. Seid ihr auf diese Idee tatsächlich in der Stadt der Liebe gekommen? Was hat euch inspiriert zu diesem Song? Die Schönheit der Mona Lisa. Die Schönheit der Mona Lisa. Also Mona Lisa steht ja für Schönheit und das Bild wird ja immer wieder hingestellt als das schönste Bild, Frauenbild, das wir auf der Welt haben. Und ich glaube, Leonardo da Vinci hat sich damals auch so seine Gedanken gemacht. Und speziell dafür, für diesen Song, sind wir zum Beispiel nach Paris gegangen, haben dort unser Video gedreht, waren Am Eiffelturm, genau. Ich kann mich auf Eiffelturm, ne? Ja. Am Sacré-Cœur und sonst irgendwo an Louvre. Sehenswürdigkeiten und haben da das Video gedreht. Und wir haben da tatsächlich auch eine Mona Lisa gefunden. Die ist auch in unserem Video zu sehen. Tatsächlich. Ja, eine wunderschöne, Bild gestiegen, ja. Wunderschöne junge Dame, ja. Die sich in zwei ältere Männer verliebt hat. In einen älteren, ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ach so, nicht? Stimmt. Ein paar Tage, aber. Zwei Monate.